Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Netflix, sagen viele, ist eine feine Sache. Kann man viele fantastische Filme, Serien, Dokumentationen gucken. Kostet aber ein bisschen was. In Deutschland so 8 Euro im Monat. Wer es ein bisschen billiger haben will, der meldet sich bei Netflix Türkei oder Netflix Kolumbien an. Denn da kostet ein Netflix-Abo nur zwischen 3 und 5 Euro. Warum das da so billig ist, erzählt euch jetzt Martina Schulte, unsere Netzreporterin heute Morgen. Also Netflix passt halt seine Preise an das Bruttosozialprodukt des jeweiligen Landes an und deswegen kostet halt in Kolumbien das Basispaket Netflix nur rund 5 Euro, in der Türkei sogar nur 3,40 Euro. In Deutschland, du hast es ja gerade schon gesagt, ist es mit knapp 8 Euro doppelt so teuer. Das heißt, man kann rund 50 Euro im Jahr sparen. Bei der Premium-Version, die man also von mehreren Geräten aus nutzen kann, da spart man sogar noch mehr. Die kostet in der Türkei und Kolumbien umgerechnet 8,50 Euro. Zum Vergleich, bei uns kostet Premium knapp 14 Euro. Das heißt, mit einer Anmeldung im Ausland spart man über 65 Euro im Jahr. Jetzt zucken natürlich vor den Radiogeräten alle zusammen und sagen, oh, das ist eine Ersparnis, die würde ich mir auch gerne sichern, bevor wir klären, ob das legal ist. Wie funktioniert das technisch? Also die Nutzer, die diesen Trick anwenden, die besorgen sich ein VPN, also ein sogenanntes Virtual Private Network. Und das verschleiert halt die IP-Adresse. Das heißt, deine deutsche IP-Adresse wird für Netflix türkisch oder kolumbianisch. Und wir reden jetzt von der Anmeldung. Du bestellst dir dann sozusagen ein Abo per Kreditkarte oder per Netflix-Wertkarte des jeweiligen Landes. Und der schöne Effekt ist dann, wenn es jetzt hinter ums Schauen geht, ist halt der Nebeneffekt, dass du nicht auf das türkische oder auf das kolumbianische Angebot festgelegt bist, sondern wie die österreichische Zeitung Der Standard berichtet, kannst du später beim Schauen auf das deutschsprachige Angebot zurückgreifen. Früher haben User ja oft einen ganz ähnlichen Trick angewendet, weil das deutsche Netflix so lame war, die wollten halt so gerne Netflix USA gucken, haben sie auch ein VPN benutzt. Ne? Aber dieser Trick, der funktioniert halt schon lange nicht mehr, weil Netflix eben beim Schauen mit VPN ziemlich effektiv einschreitet. Das heißt, neu anmelden geht noch, schauen geht nicht mehr. Genau. Mhm. Ist das legal? Also es gibt bisher keine Urteile dazu. Björn Krass, der ist Medienexperte und Lehrbeauftragter an der Hochschule der populären Künste in Berlin, der sagt im Blog Techbook, es gibt kein Gesetz, das es mir verbieten würde, mich beispielsweise über einen Server in den USA irgendwo anzumelden. Er sagt, im Zweifel seien hier einfach die Anbieter in der Pflicht, ihre Angebote besser abzugrenzen. Und das funktioniert ja auch, habe ich ja gerade erzählt, sieht man ja auch wiederum am Beispiel Netflix. Die haben halt das Schauen, die Nutzung des Angebots über VPN ziemlich erfolgreich unterbunden. Das heißt, es ist im Moment aus Deutschland relativ unmöglich, in die US-Mediathek reinzukommen. Aber auch wenn es jetzt rechtlich keine Konsequenzen haben dürfte, ist die Umgehung trotzdem nicht legal. Denn es gibt natürlich AGBs, allgemeine Geschäftsbedingungen. Das heißt, wer sich bei Netflix Türkei oder Netflix Kolumbien anmeldet, verstößt damit in der Regel eben gegen die AGB. Und das heißt, wenn dein Schwindel auffliegt, dann droht dir halt im schlimmsten Fall die Sperrung, was natürlich dramatisch wäre für manche Leute. Das heißt, du kannst nicht belangt werden, aber bist dann halt einfach raus bei eben zum Beispiel Netflix. Aber das heißt ja auch, dass die Anbieter im Prinzip im Moment nicht viel machen können. Also die könnten auf jeden Fall sehr bald effektivere Gegenmaßnahmen ergreifen, denn im April fällt ja im EU die Streaming-Sperre für Bezahldienste im EU-Ausland weg, was ja cool ist, weil wir dann im Urlaub eben auch auf unsere einheimischen Streaming-Dienste zugreifen können. Bisher war es ja so, wenn du im Urlaub mit deinem deutschen Netflix-Account Serien und Filme streamen wolltest, dann konntest du das in manchen EU-Ländern nicht tun. Das heißt, dein Bildschirm blieb im Zweifel schwarz. Jetzt kannst du aber überall vor Stadtweiber gucken, wenn du willst. Der Nachteil, wie das Blog Netzwelt berichtet, räumt diese neue EU-Regelung den Anbietern auch beim Vertragsabschluss neue Rechte ein. Das heißt, ihnen wäre es dann erlaubt, deinen Aufenthaltsort bei Vertragsabschluss viel genauer zu überprüfen, als sie das jetzt tun. Also zum Beispiel sogenannte ländergebundene Informationen anzufordern. Mobilfunkrechnung, Kreditkarte, Wohnsitznachweis, weiß der Geier. Und sie werden halt eben auch berechtigt, im laufenden Betrieb die IP-Adresse kontrollieren, so wie das eben jetzt schon beim Geoblocking gemacht wird. Das heißt, mit dieser Neuregelung könnte dieser Trick mit Türkei und Kolumbien vielleicht dann eben auch nicht mehr funktionieren. Wir wissen es aber noch nicht, weil es greift halt noch nicht. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?